Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe angesichts des schönen Wetters, ich bin eben noch tatsächlich ein bisschen spazieren gegangen, in Rhein-Seelen, habe ich so gedacht, wann war ich das letzte Mal hier? Ich glaube, da lag Schnee, also das ist noch ein bisschen her. Naja, heute liegt kein Schnee, aber Heideblütenfest, aber hat die Heide dieses Jahr geblüht? Nicht so wirklich, also ja, man muss sich das irgendwie wahrscheinlich denken. Ich bin mal gespannt. Also wahrscheinlich wird da heute bei schönstem Wetter dann heute der Aufgalopp und eigentlich kommt es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so auf Heide an. Ja, aus den einleitenden Worten von Thomas Emmel war das teilweise schon erkennbar. Das Thema der heutigen Predigt ist Aspekte der Nachfolge. Warum ist das das Thema? Wir hatten im ersten Halbjahr in der FEG in Tosted eine Predigtreihe zu den Früchten des Geistes. Und das ist vor wenigen Wochen abgeschlossen. Und wie das manchmal so ist, dann steht man nach dem Gottesdienst beim Café zusammen und dann hält man nicht nur Schwätzchen, sondern manchmal tatsächlich ja auch inhaltlich Nachlese zur Predigt. Ich sage, das geschieht viel zu selten. Aber wir haben da einen älteren Bruder in unseren Reihen, der mir dann schon mal sehr deutlich machen kann, was denn offen geblieben ist in der Predigt oder ganz in der Predigtreihe. Und das macht er nicht destruktiv, sondern das macht er durchaus konstruktiv. Also ein sehr tief gegründeter Mensch. Und dann hatte er auch verschiedene Anregungen. Und das war dann so der Impuls für dieses Thema, das wir uns auch für dieses Jahr als FEG so auf die Fahnen geschrieben haben in Tosted, nämlich über Nachfolge, Evangelisation und Nachfolge nachzudenken. Und eine Impulspredigt dazu war von unserem Pastor eine Predigt unter dem Aspekt Hören auf das Reden Gottes. Und da fühle ich mich dann in guter Gesellschaft, weil das hattest du auch eben gesagt, wir sollen auf das hören. Es gibt aber im christlichen Lager und gerade so im frommen Lager auch so die besonderen, Typen, die wollen eine besondere Weisung Gottes haben. Ich sage es mal so, die wollen den Zettel auf dem Schreibtisch haben. Aber wir haben ja einen interessanten Gott, der schickt uns keinen Zettel, der gibt uns direkt ein ganzes Buch. Ja, aber das reicht diesen Herrschaften manchmal nicht. Die wollen nicht dieses in Biblia Dünndruck Papier gehaltene 1500-seitige Werk, die wollen den einen Zettel. Vielleicht ist dahinter auch die Frage, wie sollen wir uns dann ganz konkret verhalten? Wie sollen wir unser Leben als Christen denn führen? Ich möchte diesen Leuten keine schlechten Absichten unterstellen, sondern vielmehr gute und auch eine Ernsthaftigkeit. Denn dahinter verbirgt sich doch der Wunsch, dass mein Christsein Auswirkungen haben soll in meinem persönlichen Leben. Vor ein paar Jahren gab es mal so ein Jahresmotto der FEGs in Deutschland, Glaube am Montag. Und da geht es doch darum, dass das am Sonntag Gehörte an den anderen Wochentagen konkret wird. Und darum soll es heute auch ganz besonders gehen. Glaube ist nämlich Nachfolge. Und Nachfolge setzt immer voraus, dass einer vorangeht. Und das ist Jesus. Er geht voran, er kennt den Weg und er führt den Weg. Und damit ist seine Art, sind seine Worte, seine Haltung maßgeblich dafür, wie unser Leben in der Nachfolge gelingen kann. Und das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Grundlage werden Abschnitte sein aus Epheser 4 und 5, die wir so nach und nach in Auszügen uns angucken werden. Ha, es klappt. Und zwar zunächst einmal die Verse 17 bis 24 aus dem vierten Kapitel. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung unter der Überschrift Der Alte und der neue Mensch. Bei Luther ist die gleiche Überschrift, ist ja nicht immer so, aber da sind sie sich einig geworden. Da schreibt der Apostel Paulus, und aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet, Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und Sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in Ihrem tiefsten Innern herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich Ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Der Apostel Paulus hat der Gemeinde in Ephesus diesen wunderbaren Brief geschrieben, der insbesondere das Geheimnis der Gemeinde als vor Ewigkeiten beschlossenen Ratschluss Gottes des Vaters beschreibt. Und dieser Ratschluss Gottes erfüllt sich hier auf Erden nach der Himmelfahrt Jesu. Aus Gnaden sind die Christen in Ephesus gerettet worden. Gottes souveränes Heilshandeln wird von Paulus in diesem Brief besonders herausgestellt. Und dann zeichnet er ein Bild, was uns so vertraut ist, das Bild vom Leib und den Gliedern, das er nutzt, um zu beschreiben diese Verbindung zwischen Jesus und den Gläubigen und diesen Organismus der Gemeinde. Christus ist das Haupt der Gemeinde, von ihm her ist alles geordnet. Und Gott schenkt Gaben und er schenkt Aufgaben in die Gemeinde und er setzt der Gemeinde Ziele. Und wie in den anderen Briefen, die Paulus geschrieben hat, auch wird es im zweiten Teil des Briefes, und das ist jetzt hier ab Kapitel 4, Vers 17, nach den zuvor eher grundsätzlichen Ausführungen doch deutlich konkreter. Wahrscheinlich hatte die Gemeinde, und dort hatte er ja gut 3 Jahre gewirkt, in dieser Stadt Ephesus am Mittelmeer gelegen, im Gebiet der heutigen Türkei, konkrete Fragen an den Apostel gerichtet oder ihm waren Dinge aus dem Leben der Gemeinde bekannt geworden, zu denen er jetzt Stellung bezieht. So können wir uns das hier auch vorstellen. Bereits am Anfang des 4. Kapitels heißt es im Luthertext, so ermahne ich euch nun. Und hier im Vers 17 heißt es, ich fordere euch nun mit Nachdruck auf. Das sagt man ja nicht einfach nur so, wenn es sich um Beliebigkeiten handeln würde. Der Apostel unterstreicht die besondere Wichtigkeit der nachfolgenden Aussagen. Und worum geht es? Ganz kurz gefasst, Christen sind anders. Christen leben anders. Als Menschen, die Gott nicht kennen. Und das scheint man Christen immer wieder neu sagen zu müssen. Aber warum ist das so und wie sieht das konkret aus? Zum Verständnis der heutigen Predigt muss ich an dieser Stelle deutlich machen, dass sich diese zugrunde liegenden Aussagen des Epheserbriefes ganz klar an Menschen richtet, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn und Heiland angenommen haben. Das ist nicht nur die Grundlage zum Verständnis, sondern auch für das Umsetzen der Aussagen des Epheserbriefes zur Lebensgestaltung und Nachfolge. Paulus spricht die Christen in Ephesus auf den markanten Wendepunkt in ihrem Leben an. Es gibt die Zeit vor der Bekehrung und es gibt die Zeit seit der Bekehrung. Und es gibt ein Kennen Gottes und es gibt ein Leben ohne Gott, ohne Jesus. Er spricht hier zwar im Besonderen auch von den Heiden, also nach seinem Verständnis solche, die von ihrem Ursprung her nicht Juden waren, von ihrer Herkunft, aber auch er kannte als Jude Jesus in seinem früheren Leben nicht. Und auch in seiner Biografie kommt ein solcher Wendepunkt ja überdeutlich zum Ausdruck. Die meisten wird das bekannt sein. Er war ja aufgewachsen in einer, ich sag mal, sehr klaren jüdischen Schule. Er hatte die besten Gelehrten seiner Zeit. Er war ein verheißungsvolles Nachwuchstalent. Er war so der aufgehende Star da am Himmel der jüdischen Rechtgläubigkeit. Und als dann das Christentum aufkam in Jerusalem, war er einer der ersten, der mit brennendem Eifer dort die Verfolgung, den Widerstand aufnahm. Und als man Stephanus, den ersten Märtyrer der christlichen Gemeinde, gesteinigt hat, dann legten die Akteure ihre Kleider zu Füßen dieses Paulus, oder damals hieß er noch Saulus, ab. Und dann stattete man ihn mit Vollmachten aus, auch andernorts, nämlich in Damaskus, die Christen zu verfolgen. Und dann begegnet ihm Jesus auf dem Weg dorthin und sagt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das ist die Lebenswende bei ihm. Und er zitiert das nachher im Philipper 3 mal, das, wie sein Leben vorher ausgesehen hat und was ihm das alles bedeutet, dass ihm das überhaupt nichts mehr bedeutet, dadurch, dass er jetzt Jesus kennengelernt hat. Und genauso wie das sein Leben völlig auf den Kopf gestellt hat, sagt er das auch grundsätzlich. Es hat sehr konkrete Auswirkungen auf meine Lebensgestaltung, ob ich Christ bin oder nicht. Was will ich denn jetzt sagen? Wir sind doch aus Gnade gerettet worden. Will ich jetzt irgendeiner Gesetzlichkeit hier das Wort reden, dass wir uns durch Taten und Leistungen den Himmel verdienen könnten? Nein, die Grundlage unserer Erlösung, die Grundlage unseres ewigen Lebens ist und bleibt das Handeln Gottes. Seine Gnade, seine Zuwendung sind die Grundlagen unserer Rettung. Und die Bekehrung eines Menschen, machen wir uns nichts vor, ist und bleibt ein göttliches Wunder, denn es geht hier nicht mal so nebenbei um ein triviales Geschehen, sondern es geht um nichts weniger als in eine Totenauferweckung. Jesus schenkt uns dabei neues, ewiges Leben, und in Johannes 3 wird das ja sehr deutlich auf den Punkt gebracht, wo Jesus sagt, dass nur der, der von Neuem, von oben geboren wird, das Reich Gottes erlangen wird. Aber daraus folgt eben, dass man in dem neuen, in dem geschenkten Leben nicht mehr so weiterleben kann wie vorher. Da heißt das ja hier in Vers 22 folgende: Und dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Diese drei Verse beschreiben das sehr deutlich. Den alten Menschen ablegen, in Geist und Denken erneuern lassen, den neuen Menschen anziehen, Gerechtigkeit und Heiligkeit auf Wahrheit gegründet, als Kennzeichen des neuen Lebens. Boah, geht das nicht auch eine Nummer kleiner? Der Apostel sagt nein. Um nichts weniger geht es. Natürlich ist das Ablegen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen ebenso Geschenk und Ergebnis des Handelns Gottes wie die Gerechtigkeit und Heiligkeit immer eine von Jesus zugerechnete ist. Aber Gott sieht uns Menschen nicht als Marionetten, die willenlos zuschauen, was man mit ihnen macht. Diese Imperative, diese Befehle, diese Aufforderung der Bibel, wie auch hier bei Paulus im Epheserbrief, fordern uns sehr deutlich auf, unseren Willen in den Dienst Gottes zu stellen. Christsein ist nicht passives Konsumieren, sondern ereignet sich in der Nachfolge und in der aktiven Tat. Aber nochmal, wir verdienen uns damit nicht den Himmel, aber wir bringen in unserem Leben als wiedergeborene Christen das Wesen Gottes zum Ausdruck. Und Grundlage der Nachfolge ist also, dass wir eine Bekehrung zu Jesus erfahren haben. Der nächste Punkt, der nächste Abschnitt. Zack. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Ich lese die falsche Übersetzung. Nein, dann war was anders. Ab Vers 25, das war Luther, nochmal nach der Neuen Genfer. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen. Muss man auch weiter drücken. Aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient, dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. In dem Abschnitt davor hat Paulus eigentlich so Grundlagen geklärt und jetzt wendet er sich ganz konkreten Lebenssituationen innerhalb der Gemeinde zu. Natürlich geht es hier um die Gemeinde in Ephesus, aber bei intensiverer Betrachtung kommen wir zum Ergebnis, dass auch die heutigen Lebenswirklichkeiten innerhalb von Gemeinde der damaligen nicht unähnlich sind. Wo Menschen zusammenkommen, treten vielfach ähnliche Herausforderungen und manches Mal auch Belastungen auf. Worum geht es bei diesem Thema von Lüge und Wahrheit? Sind wir jetzt alles Lügner oder ich möchte das mal mit einer anderen Formulierung charakterisieren. Ich hatte vor gut 25 Jahren, da war ich noch beruflich am Westerwald tätig, da hatte ich einen Chef, der war ein sehr kritischer Mensch. Und der war auch kritisch mit den Christen. Viele davon mochte er nicht, weil das waren für ihn vielfach Heuchler. Er sagte, die sind nicht echt. Und dann hat er mir von einem erzählt, der war Buchhalter bei einem Kunden von uns, wo er sagte, der ist echt. Das war ein Gütesiegel. Ja, was zeichnet Menschen aus, von denen wir sahen, die sind in ihrem Christsein echt? Das klafft nicht auseinander zwischen Reden und Tun. Das ist kein Unterschied zwischen Sonntag und Werktag. Die leben das. Ich habe diesen Menschen kennengelernt, weil mich das neugierig gemacht hat, dass ausgerechnet mein Chef den so herausstellte. Und dann erkrankte dieser Mensch. Der war Ende 50, der irgendwelche Magengeschichten. Dann hat man ihn in Siegen innerhalb von 14 Wochen 5-mal operiert. Keine OP unter 6 Stunden. Hat ihm vom ganzen Mageninhalt noch so viel übrig gelassen. Und das war vorher Kerl wie ein Baum. Und ich habe den dann irgendwann besucht. Da war der nur noch ein Schatten seiner selbst. Und da sagte der, und als ich im Krankenhaus das viele Elend um mich herum gesehen habe, bin ich Gott dankbar geworden, dass es mir so gut geht. Da stand ich mit meinen Anfang 20, machte einen Krankenbesuch. Ich wollte jemand aufmuntern, trösten, was auch immer ich mir vorgestellt hatte, was ich da tun könnte. Ich war beschämt. Und begriff schlagartig, warum mein Chef sagte, der ist wohl echt. Ja, echt sein, wahrhaftig sein. Man kann da lange drüber reden, aber ich glaube, wir merken den Unterschied. Wir merken aber auch, wenn jemand das nicht ist. Und auch innerhalb der Gemeinde gibt es das Phänomen, dass man sich gegenseitig etwas vormacht, um den frommen Schein zu wahren. Was ist für Paulus die Begründung dafür, dass wir die Lüge ablegen sollen? Und er sagt, wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Nicht, das gehört sich nicht oder was auch immer er begründen könnte, sondern wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Nichts belastet das Vertrauen untereinander mehr als die Lüge. Wenn ich dem anderen nicht mehr trauen kann, mich auf die Richtigkeit seiner Aussagen nicht mehr verlassen kann, dann ist die Beziehung gestört und nicht mehr tragfähig. Wie sehr der Paulus Kenner der Gemeindesituation ist und dabei absoluter Realist, zeigt uns der Vers 26. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Es gibt einen Zorn innerhalb der Gemeinde, der durchaus seine Berechtigung hat, aber gleichwohl in der Gefahr steht, zur Sünde zu überzeichnen. Wenn sich das Menschliche und das Ungeistliche dieses Zorns bemächtigen, dann fällt er von der anderen Seite des Pferdes runter. Und Grundlage darf nicht das Temperament oder die Psyche sein, sondern einzig der Geist Gottes. Und das ist dann etwas anderes als ein persönliches Erregtsein, ein Beleidigtsein, sondern eher der gute Eifer um die Sache Gottes. Aber an der Stelle sieht Paulus Gefahren und warnt davor. Und dann der zweite Satz, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Diese Regel, dass man das so zu machen hat, noch bevor der Tag zu Ende geht, bewahrt vor Nachtragen, vermeintlicher Verletzung der eigenen Ehre oder persönlichem Beleidigtsein. Wenn ich den Zorn mitnehme in die Nacht, dann wird es auch Nacht in unseren Seelen. Und Paulus bringt es hier sehr deutlich auf den Punkt, dass der Teufel gerade an solchen Stellen, wo man sich im Recht fühlt, ein Einfallstor für sich wählt und zerstört. Vers 28, diese Anweisung an einen früheren Dieb, die hat sicherlich zwei Facetten. Wahrscheinlich geht es um eine sehr konkrete Person oder Personen in Ephesus. Andererseits lassen sich daraus aber auch grundsätzliche Aussagen zur Arbeit und den Wert von Arbeit treffen, was er in diesem Vers 28 zusammenfasst. Auch heute gibt es ja Christen, die einen besonderen Auftrag an kriminell gewordenen Menschen wahrnehmen. Im Siegerland gab es die Siegerländer Gefangenenmission, die gibt es auch immer noch, oder Gefährdetenhilfe-Scheideweg, die gerade unter Straffälligen ihren Auftrag sehen und dort auch erleben, wie Gott Lebenswenden schenkt. Und diese Aussage von Paulus hier an die Epheser ist ja eigentlich eine sehr moderne. Es geht natürlich um Resozialisierung und die Möglichkeit, dass man dann mit seiner Händearbeit den Lebensunterhalt verdienen kann. Und daneben hat es aber auch den Effekt, dass man damit auch mit anderen teilen kann, um Not zu lindern und zu vermeiden, dass Menschen aus einer Notlage heraus kriminell werden müssen. Geht weiter, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen, vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Wenn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Während bisher einzelne Aspekte mit eher speziellem Charakter, also dieser Dieb da in Ephesus zum Beispiel, angesprochen wurden, beinhalten diese Verse 29 bis 32 doch Situationen, die niemand von uns fremd sind. Tja, auch in der Gemeinde gibt es ja spitze Zungen. Ja, die gibt's. Und die können auch schon mal knackige, schnelle Anmerkungen, aber auch so Neugier und Dratsch behandeln. Es gab vor vielen Jahren von Keith und Melody Green ein Traktat mit dem Titel Klatsch, oder im Englisch hieß es Gossip. Da ging es insbesondere auch um den frommen Dratsch, den frommen Klatsch in der Gemeinde. Das ist nicht immer auf den ersten Blick als böse erkennbar, dient letztlich aber nicht dazu, dass anderen damit geholfen wird. Was ist der Maßstab zur Beurteilung oder was ist der Maßstab zur Bewertung, ob etwas gut ist? Und da sagt der Apostel hier, es muss gut, angemessen und hilfreich sein. Ein weiterer Maßstab ist, ob der Heilige Geist Freude an unserem Tun und Reden haben kann oder ob er nicht vielmehr traurig ist. Und was ist mit Bitterkeit, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendem Geschrei und verleumderischen Reden gemeint? Im ersten Moment erschrecken wir ja geradezu, dass solche Themen und Verhaltensweisen hier so deutlich angesprochen werden. Das ist eher ein Brief an eine Gemeinde. Ja? Nun ist das ja glücklicherweise Ephesus, über die geredet wird, und nicht Schneverding. Also hier wird es solche Themen ja überhaupt nicht geben. Also für Tostedt schließe ich das nicht aus, aber Schneverding will ich sagen, ihr seid jetzt mal außen vor, also das, was jetzt kommt, betrifft euch ja gar nicht oder vielleicht ja doch. Ich kenne aus meinem persönlichen Erleben durchaus Gemeindesituationen, wo auch diese Aspekte vorgekommen sind. Und gerade dieses Thema der Bitterkeit, das ist nicht immer direkt zu erkennen. Die sitzen ja nicht immer nur verbittert oder sonst wie da, sondern manchmal verbirgt sich die Bitterkeit hinter einem starken Engagement und frisst sich im Laufe der Jahre immer tiefer in die Seele und das Gemüt hinein. Ich komme ja, wie gesagt, aus dem Siegerland und da gab es in einem Landstrich viele Jahre den Wunsch bestimmter Leute, bestimmter Christen, wir wollen hier eine Stadtmissionsarbeit haben. Jahrelang, ich würde sagen 20 Jahre lang, wurde dafür gearbeitet, gebetet, gekämpft. Und irgendwann war es so weit, dass man gesagt hat, jetzt wollen wir das Gemeindehaus umbauen. Es gab eine Informationsveranstaltung, 13 Leute erschienen. Einer, der es vorstellt und 12 interessierte. Und unter anderem wurden die Baukosten auch erläutert für den Umbau. Da stand 480.000 Mark, das war noch echtes Geld. Und dann fragte ein Interessierter, ja, sag mal, wer soll das denn bezahlen? Und dann sagte der vorne, ja, ihr. Und durchaus saß da jemand, der rechnen konnte, sagt, wie 480 durch 12 sind 40.000. Und dann grinst der vorne und sagt, ja, von dir erwarte ich die. Ja, die hat ihn bezahlt. Und also es passierte alles. Es wurde gebaut, das Ding war bezahlt, als es fertig war. Also absolute Wunder eigentlich. Man fand auch den richtigen Prediger dafür. Ja, und auf einmal lief das. Und der 20 Jahre dafür gekämpft hat, stellte fest, hey, das läuft prima, aber es läuft sogar ohne mich. Hat er sich gefreut? Nee, der ist gar nicht mehr dahin gegangen. Ist das Bitterkeit? Ich würde sagen, ja. Und das ist schlimm. Solche Situationen beobachten wir vielfach in der Gemeinde. Und auch in der Gemeinde gibt es Aussagen wie vergeben, ja, aber vergessen. Das ist ein eindeutiges Indiz dafür, wo wir stehen. Und Paulus setzt dem einen klaren Gegenpunkt gegenüber. Er sagt, Freundlichkeit im Umgang miteinander, mitfühlend sein, empathisch sein, vergeben. Und zwar wirklich mit aller Konsequenz. Und die Begründung ist, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Und nochmal, es geht Paulus nicht um allgemeingültige Wohlverhaltensregeln. Das, was er hier formuliert, ist keine allgemeine Ethik für ein gelingendes Zusammenleben aller Menschen. Die Begründung der erfahrenen Vergebung durch das Sterben Jesu am Kreuz kann nämlich nur der nachvollziehen, der diese Vergebung für sich in Anspruch genommen hat und von neuem von oben geboren ist. Der natürliche Mensch, der weiß nicht von dieser Kraft der Vergebung. Der natürliche Mensch hat den Geist Gottes nicht. Und kommen wir zum Schluss, zum letzten Abschnitt. Nehmt euch Gott zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Nehmt euch Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Und an der Stelle, Thomas, muss ich dich nochmal zitieren. Du hast eben in einem Satz von den Forderungen gesprochen und auch von der Kindschaft. Ich wünsche mir, betone stärker die Kindschaft. Ich mache das, weil ich Gott zum Vater habe und nicht, weil er das fordert. Ich glaube, das ist die Grundlage der Lebensführung. Wir können Gott nicht zum Vorbild haben, weil er das von uns fordert, sondern weil er durch diese Beziehung, die er als Vater zu uns hat, so seine DNA in uns hineinlegt. Alles andere führt zu Krampf. Aber was der Apostel uns hier beschreibt, ist dieses Vorbild, das hat was mit Liebe, mit Vertrauen, mit Geliebtsein zu tun. Dass wir etwas empfangen haben von Gott und das ist uns Antrieb, ist uns Motivation. Liebe als Befehl, nun lieb mal deinen Nächsten, wenn ich nicht durch und durch mich geliebt weiß von meinem Gott und diese Liebe nicht erfahre, wird zum Krampf, wird aufgesetzt und dann reden wir vielleicht davon, wie die Blinden von der Farbe oder es verkommt zur Gefühlsduselei. Die Liebe ist das Motiv hinter dem kompletten Handeln Gottes und auch das Motiv hinter dem Gehorsam Jesu, warum er für uns ans Kreuz gegangen ist. Und das müssen wir uns immer vor Augen führen. Geliebt zu sein führt nie dazu, dass wir passiv sind. Oh, ich fühle mich so geliebt und lege mich da mal in den Sessel und da komme ich auch nie wieder raus, sondern es lässt uns nicht zu Konsumenten werden, sondern wir werden zu solchen, die diese Liebe dann weitergeben. In den nachfolgenden Abschnitten in Epheser 5 sind auch noch viele weitere sehr konkrete Dinge drin, die uns anregen, in konkreten Lebenssituationen, wie verhalte ich mich als Christ unter diesem Aspekt gut, angemessen, hilfreich. Ja? Und auch da finden sich diese Imperative der Bibel wieder. Die fordern uns tatsächlich heraus. Ja, aber es ist nicht unser eigenes Können, sondern letztlich die Gnade Gottes, die uns auch das Tun ermöglicht. In Kapitel 2 im Vers 10 heißt es schon, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Ich gestehe, der ist völlig verschachtelt, der Satz, aber drösel den mal so ein bisschen auf und ich sag mal, das ist wie so ein paar Gummistiefel, in die ich da reinsteigen kann und kann dann losgehen und Gott hat das vorbereitet. Und Treue und Gehorsam werden dann keine Fremdworte sein, sondern im Alltag und im konkreten Gemeindeleben als Segenshandeln Gottes erfahrbar sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte beten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du alles schenkst, was zum Leben nötig ist. Dass du uns das Leben schenkst, von Neuem von oben geboren zu sein und damit ewiges Leben bei dir zu haben. Danke, Herr, dafür und dass du alles schenkst, dass das Leben dann auch hier im Diesseits gelingt und dass es hinweist auf dich und dass wir über uns hinausweisen können und sagen, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Herr, hab Dank dafür. Amen. Ja, wir singen das letzte Lied, wer Gott folgt, riskiert seine Träume.